ARD. Juli 2023. Es ist 2 Uhr nachts. Ich sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer und bin hellwach. Seit einigen Stunden bin ich in mehreren Vergewaltigergruppen auf Telegram und versuche zu verstehen, was hier passiert. Benutze ihre Hand. Denkst du, sie ist bewusstlos genug für einen Eye-Check oder um ihren Mund zu benutzen? Gute Arbeit. Dieses Scrollen hier ist einfach die Hölle. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was da zu sehen ist. Ich scrolle durch tausende Nachrichten. In den Telegram-Gruppen sind wieder neue Einladungslinks. Ich klicke auf den nächsten Link. Gruppe beitreten. Und schon bin ich in der nächsten Gruppe. Mit wieder neuen Videos, Fotos und unzähligen Nachrichten. Und ich habe jetzt noch eine Gruppe gesehen, da war noch ein Einladungslink drin. Mit 73.000 Mitgliedern. Ich bin jetzt in 4 Telegram-Gruppen. Vor mir tut sich ein ganzes Netzwerk auf. Jeder Einladungslink bringt mich noch tiefer in eine verborgene Welt, voll mit mutmaßlichen Vergewaltigungsvideos und Nutzern, die sich mit ihren Taten brüsten und sich gegenseitig Tipps geben. Die Nutzer denken, dass sie unter sich sind. Doch jetzt sind auch wir drin, lesen mit. Es ist jetzt 3 Uhr morgens. Ich gucke immer noch die Sachen durch. Diese Telegram-Gruppen sind anders als Motherless. Die Nutzer unterhalten sich hier in Echtzeit, teilen viel mehr Details und scheinen sich noch sicherer zu fühlen. Sie teilen so viele Fotos und Videos mutmaßlicher sexueller Übergriffe an bewusstlosen Frauen, dass es heute Nacht unmöglich ist, alle komplett anzusehen. Ich entscheide mich, den Chat einzelner Gruppen ganz zu lesen und die wichtigsten Videos anzusehen. Das Wichtigste zu dokumentieren. Vor allem frage ich mich, was ist mit all diesen Frauen? Sind sie gerade in Gefahr? Da sind Planungen von Vergewaltigungen und man kann Vergewaltigungen in Echtzeit beobachten. Zum Glück ist heute Nacht da nichts in die Richtung passiert. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich kann halt sehen, dass das in den letzten Tagen passiert ist. Ich werde morgen in der Redaktion einfach besprechen müssen, wie wir damit umgehen. Das ist 11KM Stories. Rape Tapes. Folge 2. 14 Millionen Views. Ich bin Isabel Bär. Und ich bin Isabel Ströh. Gemeinsam haben wir ein internationales Vergewaltigernetzwerk aufgedeckt, in dem Männer ihre Frauen betäuben, vergewaltigen und Videos davon im Internet hochladen. In Folge 1 sind wir mit unserer Tarnidentität Benjamin undercover rein in das Netzwerk. Auf der Pornoseite Motherless und in geschlossene Telegram-Gruppen. Wir sind ziemlich schnell auf Nutzer gestoßen, die sehr konkret angekündigt haben, ihren Frauen ohne deren Wissen Betäubungsmittel zu geben und sie dann zu vergewaltigen. Der nächste Morgen. In der U-Bahn auf dem Weg zur Redaktion denke ich darüber nach. Was machen wir jetzt? Eigentlich müssten wir die Polizei darüber informieren. Doch als Journalistinnen ist das nicht so einfach. Wir sollen beobachten und berichten, aber nicht eingreifen. Allerdings geht es hier um Menschenleben. Wenn das hier echt ist, werden wir Zeuginnen davon, wie Vergewaltigungen unter lebensgefährlicher Betäubung geplant werden. Wir besprechen uns im NDR mit dem Team. Für uns ist eins ausschlaggebend. Das Vorgehen dieser mutmaßlichen Täter könnte lebensgefährlich für die offenbar unwissenden Frauen sein. Denn sie mischen ihnen anscheinend unbemerkt K.O.-Mittel unter, zum Teil in lebensgefährlichen Dosierungen und Kombinationen. Und hören nicht auf, sondern machen offensichtlich weiter. Noch am selben Tag entscheiden wir, in Rücksprache mit unserer Rechtsabteilung zu handeln. Wir informieren das Bundeskriminalamt über die Gruppen und schicken mehrere Einladungslinks, damit sich die Ermittler selbst ein Bild machen können. In unserer Mail ans BKA geht es auch um 2 Nutzer. Wir nennen sie in diesem Podcast Nils und Tim. In den Gruppen befinden sich mindestens 2 deutsche Nutzer, die angeben, sich an Frauen aus ihrem nahen Umfeld zu vergehen, wohl jeweils die eigene Ehefrau. Wir nennen den Ermittlern ihre Nutzernamen und Profile auf mehreren Pornoseiten. Sind Ihnen diese Nutzer bekannt? Wissen Sie, um wen es sich hierbei handelt? Wie bewerten Sie die Inhalte, die diese Nutzer verbreiten? Wie gehen Sie damit um? Auf diese konkreten Fragen bekommen wir keine Antwort. Das BKA bittet uns aber 2 Tage später schriftlich, Verständnis dafür zu haben, dass sie uns grundsätzlich keine Auskunft zu möglichen Ermittlungen erteilen. Das BKA werde unsere Rechercheergebnisse zur Bewertung und gegebenenfalls Einleitung entsprechender polizeilicher Maßnahmen an die Polizei Hamburg weiterleiten. Hamburg übrigens deshalb, weil wir beim NDR dort unseren Sitz haben. Einer der Nutzer, auf den wir das BKA hingewiesen haben, ist Nils. Wir hatten Hinweise, dass von ihm eine konkrete Gefahr ausgehen könnte. Das ganze Ausmaß haben wir erst nach und nach herausgefunden. Wir folgen gerade noch so ein bisschen seinen Spuren, welche er hinterlassen hat in der Online-Welt. Mehrere Abende suche ich im Internet nach Accounts, Kommentaren und Uploads von Nils. Und da hat er auch dazu geschrieben, ich lese mal kurz, hab meine schlafende mit einer gefickt. Ich werde fündig, auf mehreren Websites. Nils ist mit vielen vernetzt. Andere Nutzer loben ihn für seine Videos und fragen ihn sogar nach Tipps. Wie machst du das nur? Meine wird immer wach dabei. Meld dich mal. Mann, du hast das für mich echt ins Rollen gebracht. Ich mochte Sleeping Content schon vorher, aber dieses und deine anderen Videos haben mich total angefixt. Du warst mein Einstieg zu Motherless. Und wie du sehen kannst, lieben alle deine Videos. Seine Videos sind beliebt. Allein auf einer Pornoseite wurden seine Videos über 14 Millionen Mal aufgerufen. Das meistgeklickte Video, das Nils hochgeladen hat, zeigt offenbar, wie eine bewusstlose Frau vergewaltigt wird. 3,9 Millionen Mal wurde es angeklickt. In einer Telegram-Gruppe finden wir einen Chat zwischen Nils und Tim. Tim reagiert auf ein Video, das Nils dort teilt. Verdammt heißes Video, ich liebe es. Gibt's neue Videos von euch? Dein treuer Fan. Ich habe ein Video, das du damals für mich gemacht hast. Das ist mittlerweile über 12 Jahre her. Wow, wie die Zeit vergeht. In den Videos erkennen wir immer wieder dieselbe Frau. Auf alten und auf neuen Aufnahmen. Nils behauptet, diese Frau sei seine Ehefrau. In einem alten Online-Profil gibt er als Wohnort Niedersachsen an. Er ist auf mindestens 6 verschiedenen Pornoplattformen registriert. Das älteste Profil, das wir von Nils finden, ist von 2006. Das bedeutet, mindestens 18 Jahre ist er in dieser Szene aktiv. Seit mindestens 18 Jahren nimmt er offenbar heimlich seine Frau auf. Während wir in den Vergewaltigergruppen recherchieren, macht ein Fall aus Frankreich weltweit Schlagzeilen. The crime that shocked the world. She's become a hero and an inspiration. For 10 years, Gisele Pellico was drugged and abused by her own husband's violent abuse. Today, it's better described as a place of nightmare because it's now known that among its residents lived a monster. Dominique Pellico, ein Mann aus Frankreich, hat heimlich seine Frau Gisele betäubt und online nach Männern gesucht, die sie im bewusstlosen Zustand vergewaltigen. Dafür hat er offenbar über 70 Männer gefunden. Die Taten hat er auf Video festgehalten. Der Fall ist überall. Auch die Nutzer im Vergewaltigernetzwerk müssen das mitbekommen. Haben sie jetzt Sorge, auch ins Visier der Polizei zu geraten? Wir schauen in den Gruppen nach. Und tatsächlich, der Fall Pellico ist dort Thema. Allerdings anders als in den Nachrichten. In einer Gruppe schreibt ein Nutzer am Tag des Prozessbeginns: Ich weiß, ich bin ein kranker Wichser. Aber ich habe mir die ganze Zeit einen runtergeholt auf all die Nachrichten über den Franzosen, der seine Frau betäubt und Videos von 51 verschiedenen Typen gemacht hat, die sie vergewaltigt haben. Andere Nutzer schicken ihm Herzen. Einer fragt nach Links. Ein anderer teilt ein Foto von Gisele Pellico in die Gruppe Rape und schreibt: Brauch ihre Videos. Angst vor der Polizei hat offenbar keiner von ihnen. Als Monster, als Bestie und auch als Teufel wird Dominique Pellico, der mittlerweile geschiedene Mann von Gisele Pellico, von einigen Medien betitelt. Aber er ist auch Ehemann und Vater. Seine Tochter Caroline Darien hat über den Fall ein Buch geschrieben. Der Titel: Und ich werde dich nie wieder Papa nennen. Darin erzählt sie von der Aussage ihrer Mutter bei der Polizei und wie diese dort ihren Mann, den Täter, beschreibt. Mein Mann ist ein fürsorglicher, aufmerksamer Mensch, immer bereit, anderen zu helfen. Er wird von unseren Bekannten sehr geschätzt. Ähnliches werden wir später auch über Nils erfahren. Wie können Männer so etwas Frauen aus ihrem nächsten Umfeld antun? Wir wollen das verstehen. Darum sprechen wir mit Dr. Nala Saimi. Ich treffe sie zum Interview in ihrem Büro in Düsseldorf. Sie ist eine der bekanntesten forensischen Psychiaterinnen in Deutschland. Sie blickt in die Köpfe von Schwerverbrechern, kennt die Muster. Die Auswahl der Opfer sei kein Zufall, sagt sie. Die Täter suchen bewusst Opfer aus ihrem nahen Umfeld. Mütter, Schwestern, Ehefrauen. Also aus Tätersicht ist das ja eine optimale Voraussetzung. Ich würde sagen, es bietet sich geradezu an, weil sie haben ein absolutes Loyalitätsverhältnis von Seiten des Opfers, einen absoluten Vertrauensvorschuss. Der Reiz für den Täter ist die komplette Machtübernahme, die komplette Verfügbarkeit und auch das Teilen in der Community, dass diese Person ihm komplett gehört. Die Person wird ja zu einem Gegenstand und mit einem Tatort, über den man selbst auch die absolute Kontrolle hat. Wenn ich das zu Hause tue, in meinen privaten vier Wänden, die ich komplett kenne, die ich komplett kontrolliere, die ich abschließen kann, wo ich den Zutritt von anderen kontrollieren kann, dann bin ich sehr safe. Die Frage, die ich mir immer dann gestellt habe, wie kann dann so ein Mensch am nächsten Morgen am Frühstückstisch mit der Frau dann wieder zusammen Kaffee trinken, irgendwie darüber sprechen, was sie an dem Tag machen, also irgendwie eine ganz andere Person ihr gegenüber dann ja doch irgendwie sein. Aber das ist doch ein Triumph. Das ist doch gewissermaßen einer der Reizkomponenten, am nächsten Tag zu erleben, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Das Opfer weiß gar nichts von ihren Fantasien und von ihren Praktiken. Und das Opfer denkt sich auch gar nichts dabei. Das Opfer wird am nächsten Tag wach und hat das Gefühl, es hat abnorm tief geschlafen und kann sich das vielleicht nicht erklären. Täter dieser Art sind aber auch sehr manipulativ. Das heißt, sie brauchen auf der Täterseite auch immer irgendeine gute Begründung, warum das Opfer sozusagen so tief weg gewesen ist. Nala Saimi sieht darin ein starkes Tatmotiv. Und sie erklärt uns, was häufig in den Köpfen solcher Täter vorgeht. Ich habe etwas getan und etwas mitbekommen, was du nicht mitbekommen hast. Das heißt, ich selber habe ein Herrschaftswissen, was der andere nicht hat. Und die Ahnungslosigkeit des Opfers ist auch nochmal ein Reiz. Kommt das von einfach so oder wie entwickelt sich das dahin? Zunächst mal ist es so, dass es Männer gibt, die bewusst auf der Suche sind nach dem Normenverstoß. Die wissen sehr genau, dass das schräg ist, dass das nicht erlaubt ist, dass es eigentlich auch irgendwie nicht richtig ist. Aber sie wollen es mal erleben. Und dann gibt es natürlich toxische Beziehungen, in denen die Entwertung der Frau und das Feilbieten der Frau auch ein narzisstisches Muster des Täters ist, des Ehemannes, im Rahmen dieser toxischen Beziehung. Und es ist natürlich eine absolute Machtkomponente, denn die andere Person weiß ja nichts davon. Und das ist das Entscheidende. Wie schaut Nala Saimi auf das Vergewaltigernetzwerk, das wir entdeckt haben? Ich zeige ihr auf einem Tablet Screenshots aus den Telegram-Gruppen und von Motherless. Ja, muss ich meine Brille eben aufsetzen, weil ohne Brille sehe ich nichts. Also einer schreibt zum Beispiel, sie schläft gerade, was soll ich denn mal machen? Und dann hatte zum Beispiel ein Nutzer gesagt, so ja, wie wäre es denn irgendwie mit einem Handy oder einem Löffel? Und dann kurz darauf sah man dann ein Video, wo halt eben der Mann einen Löffel benutzt hat und ihn ihr halt eben anal eingeführt hat. Jeder Depp filmt ja seine Sexualstraftaten, ne? Es zeigt natürlich auch eine gewisse Weise Auflösung eines Unrechtsbewusstseins. Ja. Warum dokumentieren Leute das, obwohl sie ja wissen, dass sie Straftaten begehen? Ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten wissen, was sie da tun. Ja, genau, das wissen die schon. Aber das ist natürlich eine Identitätsstiftung mit einer Community. Man ist sozusagen in einem geschützten Raum, wo alle das Gleiche wollen. Alle wollen mit bewusstlosen Frauen sexuell verkehren. Man hat eine homogene Gruppe, in der man das offen kommunizieren kann. Man stößt nicht auf irgendeinen Teilnehmer, der sagt, das ist aber eine schräge Fantasie oder das kannst du doch nicht wollen oder geh mal zum Arzt. Das heißt, man kriegt überhaupt keine negative Resonanz. Wie erklären Sie sich die Entwicklung? wie ein Beweisstück für etwas Erlebtes, so als Diary, so als Memo. Ich habe das getan, so wie andere Leute, was ihnen auf der Reise irgendwie in der Parkbank irgendwie ihren Namen reinritzen und sagen, ich war hier. Ja, es ist so ein Duftnotenprinzip für sich selber und für andere. Und jede Woche länger, die nichts passiert, sagt mir mehr, ich bin safe. Und das die anderen auch tun und es jeder tut, also jeder in der Community tut, entsteht eine neue Normalität. Was sagen denn Täter selber, was hätte sie denn irgendwann aufgehalten? Wo hätten sie mal Stopp gesagt, okay, jetzt höre ich auf? Ist es am Ende immer erst, wenn plötzlich dann doch die Wohnung durchsucht wird, weil irgendjemand einen Hinweis gegeben hat oder ja, die Polizei aufmerksam geworden ja ist? Ja, es ist im Grunde dann, wenn von außen ein Stopp kommt, ja, wenn man früher eine Anzeige geschaltet hätte, wenn jemand früher darauf hingewiesen hätte, ja. Ein Stopp von außen. Auf Motherless und in den Telegram-Gruppen gibt es den offenbar nicht. Im Gegenteil, sie bieten einen Ort, an dem das Netzwerk ungestört wachsen kann. Wie die Telegram-Gruppe mit über 70.000 Mitgliedern. Wir fragen Telegram zu den Vergewaltigergruppen schriftlich an und stellen einige Fragen. Sind Ihnen derartige Gruppen auf Telegram bekannt? Haben Sie jemals eine Gruppe dieser Art gelöscht? Welche Maßnahmen ergreift Telegram, um gegen die geschilderten Missstände vorzugehen? Ein Interview mit Telegram dazu kriegen wir nicht, aber eine schriftliche Antwort, dass Telegram eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Missbrauch seiner Plattform verfolgt und alle Nutzer, die dabei erwischt werden, sofort sperrt. Derartige Gruppen würde Telegram löschen. Und tatsächlich sind Gruppen verschwunden. Aber es kommen immer wieder neue nach. Was wir von der forensischen Psychiaterin Nala Saimé gehört haben, erinnert uns sehr an einen Nutzer. Nils. Sein Opfer, offenbar die eigene Ehefrau. Der Tatort, zu Hause. Und er ist auch Teil einer Community, wird dort gefeiert. Es ist mittlerweile über ein Jahr her, dass wir sein Profil der Polizei gemeldet haben. Wir schauen nach, was seitdem mit seinem Profil passiert ist. Und wir sehen, er hat ein neues Video hochgeladen. Das Video zeigt, wie ein Mann wieder dieselbe offenbar bewusstlose Frau vergewaltigt. Nils kommentiert das Video. Keinerlei Gegenwehr, kein Gequatsche. Reinspritzen, fertig. Und eine Stunde später das Ganze nochmal. Nils ist weiter auf Motherless aktiv. Hat die Polizei nichts gemacht? Wir sind nach unserer Mail an das BKA im Juli 2023 davon ausgegangen, dass jetzt ermittelt wird, vor allem nach unseren Hinweisen. Denn Ermittler sind in Deutschland dazu verpflichtet, Hinweise auf solche Straftaten zu verfolgen, wenn sie davon erfahren. Was machen wir jetzt? Wir schreiben Nils mit unserem Undercover-Profil Benjamin eine Privatnachricht. Hi, hab grad dein neuestes Video gesehen. Ist das deine Frau? Ja, das ist meine. Und was geht so ab bei dir? Gibt's mal was Neues von deiner Stute? Ich bin gerade dabei, meiner Stute was unterzumischen. Mal schauen, was noch so geht heute Abend. Weiß sie davon, dass du ihr was reinmischst? Nee, davon weiß sie nichts. Sie denkt dann immer, dass ihr Körper eine Ruhephase braucht und deshalb so weit runterfährt, dass sie auf der Couch einschläft und am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Hab ein paar neue Pillen ausprobiert. Die Wirkung war echt der Hammer. Hab ihr ein paar kräftige Ohrfeigen gegeben, hat sie nicht mal gemerkt. Nils kündigt uns gegenüber an, seine Frau zu betäuben, gibt freimütig zu, was er ihr antut. Wir schreiben erneut dem Bundeskriminalamt. Und wieder heißt es, der Vorgang werde an die Polizeibehörden in Hamburg weitergeleitet. Es werden noch weitere Wochen vergehen, bis in Hamburg schließlich Ermittlungen aufgenommen werden. Erst über ein Jahr nach unseren ersten Hinweisen wird gegen Nils ermittelt. Dann landet eine Mail in meinem Postfach. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft im Fall Nils. Sie wissen inzwischen, wer Nils ist, wo er wohnt Und sie haben sein Haus durchsucht. Das ist Rape Tapes, ein Podcast von uns, Isabel Ströh und Isabel Bär. Folge 2, 14 Millionen Views. Redaktion: Christiane Glas, Jasmin Klofter und Anna Ort. Dramaturgische Beratung: Klaus Urich. Distribution: Kerstin Ammermann und Nils Kinkel. Regie: Lisa Krumme und Leo Schenkel. Musik: Frank Mehrfort. Produktion: Marvin Leesch, Philipp Neumann und Thelke Uffen. Sprecher: Katja Brügger, Achim Buch, Markus John und Nils Kahnwald. Juristische Beratung: Klaus Siegmann. Rape Tapes ist eine Produktion von NDR Info für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche von Steuerung F findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237. Von meinen NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. Die beiden sprechen dort alle zwei Wochen über spannende Fälle, die in diesem Gerichtssaal 237 verhandelt werden. Als Gerichtsreporterin ist Elke immer mit dabei, wenn dort über ein Verbrechen verhandelt wird. Es geht um illegale Autorennen, Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Im Gespräch mit Anna schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD Audiothek. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Den Link packen wir euch in die Shownotes.